Diskussion. Schwimmen ist die beste Sportart, die es gibt. Führen Sie mit Ihrem Prüfer, Ihrer Prüferin über die obige Aussage ein Gespräch, in dem Sie Ihre Argumente dafür oder dagegen aufzählen. Reagieren Sie auf die Gegenargumente Ihres Gesprächspartners. Vorsicht! Er, sie wird Ihnen widersprechen. Sie müssen dabei über die folgenden Gesichtspunkte diskutieren. Schwimmspaß in jedem Alter. Zeit- und Geldaufwand. Stärkung der Muskulatur. Verletzungs- und Ansteckungsgefahr im Schwimmbad. Sie beginnen das Gespräch. Sie haben dafür circa 5 Minuten Zeit. Muster. Absolut richtig. Ich schwimme seit 12 Jahren regelmäßig und möchte im Folgenden für diese großartige Sportart argumentieren. Denn sie ist die Ausdauersportart mit dem höchsten Energieverbrauch und damit das beste Konditionstraining. Schwimmen hat einen Trainingseffekt für den ganzen Körper. Zudem fördert es Bein- und Armmuskulatur gleichermaßen. Auch denjenigen, die Übergewicht und Gelenkprobleme haben, ist es zu empfehlen. Es gibt praktisch keine Gelenkbelastung, da der Körper im Wasser viel weniger wiegt. Folglich ist es auch bei Senioren eine der beliebtesten Sportarten. Die Eintrittspreise für Schwimmbäder sind der reinste Horror. Das spricht gegen Schwimmen. Nicht ganz. Die haben eine Ermäßigung für Schüler und Studenten. Und die Schwimmausrüstung ist günstig. Was braucht man da schon? Einen Badeanzug und eine Schwimmbrille. Freitags habe ich Schwimmtraining mit der Klasse. Da müssen wir schon um 7 Uhr im Schwimmbad sein. Zugegeben, das ist nicht sehr angenehm. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Das Stadtschwimmbad ist dann überhaupt nicht überfüllt. Und schon nach einer halben Stunde Schwimmen fühle ich mich fitter, frischer und leistungsfähiger. Man sollte öffentliche Schwimmbäder meiden. Sie können sich dort Krankheiten wie Haut- und Nagelpilz, Bindehautentzündung oder Mittelohrentzündung einfangen. Ich kenne diese Krankheiten nicht, obwohl ich im Babyalter mit Schwimmen angefangen habe. Das ist ja die Sportart, die Kinder am frühesten entdecken und liebgewinnen können. Im Schwimmbad habe ich mich noch nie angesteckt. Auch Verletzungen bekommt man nur, wenn man die Technik nicht korrekt ausführt. Und es stimmt eben nicht, dass Chlor das Haar schädigt. Ich habe ja eine Schwimmkappe auf. Das Aufsuchen des Schwimmortes ist mit etwas Aufwand verbunden. Umziehen, Haare trocknen etc. All das scheint mir sehr zeitaufwendig. Damit habe ich kein Problem. Das Schwimmbad ist gleich nebenan. Das Wasser entspannt, so dass Schwimmen einen hohen Spaßfaktor hat. Es ist abwechslungsreicher als Laufen, denn man kann verschiedene Schwimmstile kombinieren, wie zum Beispiel Schmetterlingsschwimmen und Kraulen.